Fußgänger zum Sitzen und Kirchen am Pissen. Ein Passant sind mein Lohn, euer lebensblanke Hohn. Bin ein Parasit, das asoziale Gesocks. Eure Art und Weise werde ich wohl nie verstehen. Ja, ich bin Parasit, das asoziale Gesocks. Eure Art und Weise werde ich wohl nie verstehen. Einen sind sie wohl nicht mehr. Geld hört uns vergessen. Man arbeitet wie besessen. Alles geht stets konform und bleibt eine German Norm. Ja, ich bin Parasit, das asoziale Gesocks. Werde ich wohl nie verstehen. Ja, bin Parasit, das asoziale Gesocks. Alle Art und Weise werde ich wohl nie verstehen.